Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass der Saal voll ist. Und ich glaube, da spreche ich auch für die Veranstalterin der heutigen Diskussionsveranstaltung. Dann wird die Position des antifaschistischen Frauenblocks zum Geschlechterverhältnis auf den Begriff bringen, und zwar auf den Begriff des strukturellen Patriarchats, wo also die faktisch bestehende Hierarchie zwischen den Geschlechtern im Mittelpunkt steht. Und Biene steht dem gegenüber für eine Position, die den Patriarchatsbegriff eher kritisiert und dem gegenüber auf die Konstruiertheit von Geschlecht und die heterosexuelle Norm, die unserer Gesellschaft zugrunde liegt, verweist. Ja, ich werde jetzt also anfangen mit der Vorstellung des Patriarchats. Also in der Soziologie geht der Begriff des Patriarchats zurück auf Max Weber, der mit Patriarchat die durch Tradition legitimierte, umfassende Herrschaft des Hausvaters über die Mitglieder einer häuslichen Wirtschaftsgemeinschaft. Er wurde dann übernommen von der ersten Frauenbewegung und wird seitdem eben verwendet, um die Ungleichstellung von Frauen und Männern und damit einhergehende Abwertung von Frauen zu bezeichnen. Wirkmächtig wurde er dann in der zweiten Frauenbewegung, also der Begriff des Patriarchats, und wurde hier zum Ausdruck für die universale Organisationsform der Frauenunterdrückung durch Männer. Also mit der Verwendung dieses Begriffs Patriarchat sollten die bestehenden Geschlechterverhältnisse politisiert werden und damit eben die Möglichkeit der Kritik eröffnet werden. Wie vielleicht auch bekannt ist, ging es in der damaligen politischen Bewegung, also ich rede jetzt so von Ende der 60er, 70er Jahre, hauptsächlich um die Kritik am Kapitalismus als Ausbeutung der arbeitenden Klasse durch die herrschende Klasse. Und eben mit der Verwendung und Theoretisierung des Patriarchats sollte der Blick geöffnet werden, dass nicht nur das Klassenverhältnis ein Problem ist, dass Herrschaftsverhältnisse nicht an der Haustür oder dem Fabriktor Schluss machen, sondern dass das Leiden von Frauen eine eigene und anders geartete Unterdrückung und Ausbeutung darstellt und eben nicht Nebenwiderspruch kapitalistischer Vergesellschaftung ist. Die Kritik beinhaltete einerseits die klare Verteilung gesellschaftlicher Aufgaben und Ressourcen, also in der Männer die Öffentlichkeit und Frauen die Privatheit präsentierten oder repräsentierten. Also dieser berühmte Satz, das Private ist politisch, steht eben für diese Erweiterung des Politikbereiches. Das Anliegen war es, eine Beschreibung, Analyse und Kritik des Ausschlusses von Frauen aus der Öffentlichkeit und den Mechanismen und Denkinhalten der Geschlechterhierarchie zu leisten, auf der patriarchale Vergesellschaftung beruht. Und so wurde der Patriarchatsbegriff auf verschiedenen Ebenen zum Kampfbegriff gemacht. Also auf der juristischen Ebene, wo für volle Gleichberechtigung gekämpft wurde, gegen den Paragraphen 218, auch zentral, also diesen Abtreibungsparagraphen. Und auch auf dieser Ebene ging es eben um Verbesserung der Chancen zu Ausbildung und Berufstätigkeit. Dann das zweite, was ich pragmatisch-aktionistische Ebene nenne, da geht es eben darum, dass Frauen die Kontrolle des eigenen Körpers und des Eigentums wiedererlangen, also gerade auch von Ehefrauen zum Beispiel. Es ging um Gewalt gegen Frauen im weiteren Sinne, also deren Bekämpfung. Und infolge der Analyse patriarchaler Strukturen gab es dann eben auch so Selbsthilfeinitiativen. Infrastruktur wurde aufgebaut von Frauen für Frauen, also sowas wie Frauenhäuser, Frauengruppen, Frauenverlage etc. Auch auf der theoretischen Ebene wurde der Patriarchatsbegriff eben benutzt. Dort handelt es sich einerseits dann um die Kritik am Androzentrismus. Also Androzentrismus heißt, dass Männer die Norm sind und Frauen als das defizitäre Andere markiert werden. Aber das führte eben auch, also ging auch hin bis zu einer Suche nach dem genuin Weiblichen und dem Matriarchat und auch die Frage, ob das Matriarchat nicht die bessere Alternative zur männlichen Ordnung sei. Ja, die heteronormative Matrix wird im Grunde immer unmittelbar mit Butler verbunden. Judith Butler wird meistens unmittelbar in einem Atemzug genannt mit ihrem Buch Gender Trouble. Und viele von euch, die das Buch vielleicht zum ersten Mal in der Hand gehabt haben, werden das Buch verzweifelt in die Ecke geschmissen haben oder an sich selber gezweifelt haben, weil er so Namen auftreten wie Lacan, Irigaray, Wittig und Freud und man die ganzen Konzepte irgendwie, die dahinter stehen, eigentlich kennen müsste, um das in Gänze zu verstehen. Deshalb werde ich jetzt kurz auf drei verschiedene Folien eingehen. mit denen Butler arbeitet oder auf denen Butler aufbaut. In dem Bewusstsein darum, dass es also hier nur reduktionistisch geschehen kann, um den Hintergrund klar zu machen. Zum einen die feministische Bewegung, und da bezieht sie sich auf so unterschiedliche Leute wie Irga Ray und wie dich. Und Irga Ray geht also davon aus, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts, also ganz konkret aufgrund ihrer Vagina, bestimmte Eigenschaften haben, das ist also ein biologistischer Ansatz, und sich deswegen zusammenschließen sollen. Im Gegensatz dazu sagt Wittig, dass die Kategorien Männer und Frauen erst durch das heterosexuelle Begehren entstehen und kommt deswegen zu dem Satz, dass Lesben eben keine Frauen seien, weil sie aus diesen Kategorien rausfallen. Die zweite Folie nenne ich hier poststrukturalistische. Das soll nur so viel heißen in unserem Zusammenhang, dass wir im Grunde nicht nur durch unsere Sprache bestimmte Dinge in der Außenwelt abbilden, sondern dass die Sprache auch erst Worte erschafft, Bilder oder Gegenstände, Vorstellungen erschafft. Also nicht Gegenstände, sondern Vorstellungen von den Gegenständen. Das heißt also, wenn wir in bestimmten Teilen der Welt gibt es jede Menge verschiedene Worte für Schnee und die können wir uns erst vorstellen, wenn wir eben dort auch auf dem Schnee laufen und eben diese Begriffe kennen, sonst ist uns das nicht klar. Das bezieht Butler jetzt also auch auf die Geschlechter und sagt, es gibt also auch noch viel mehr Geschlechter und es könnte noch viel mehr geben, die aber aufgrund dessen, dass wir restriktive Begriffe haben, nämlich genau zwei, die unter den Tisch fallen oder nicht die Möglichkeit haben, sich Geltung und Raum zu schaffen. Dritte Folie, Psychoanalyse. Hier bezieht sich vor allem auf Freud. Und was für sie daran wichtig ist, ist, dass also die Subjektwerdung hier in ganz engen Kontext gestellt wird mit der Sexualität. Dabei versucht sie, die biologistischen Elemente von Freud auszusparen oder aber gegen einen Strich zu lesen und auf der anderen Seite die positiven Elemente dieser Theorie oder die subversiven vielleicht sogar, wie zum Beispiel die Bisexualität aller Geschlechter, in den Vordergrund zu rücken und aufzunehmen. Dann komme ich jetzt zur performativen Sprache bzw. zur Performativität der Sprache, weil es für sie in der Theorie wie aber auch in der Praxis eine super wichtige Bedeutung hat. Was sind also performative Handlungen? Performative Handlungen rufen das hervor, was sie benennen. Also einig sind wir uns da sicher alle bei der Entschuldigung. Wenn man sich entschuldigt für was, dann hat man also mit dieser Entschuldigung, indem man das sagt, eben die Entschuldigung schon getan. Butler bezieht es jetzt aber auch auf die Geschlechter und sagt, hier ist wichtig, dass das, also Geschlechter, eben immer nur Zitate sind. Das heißt, es gibt also nicht den originalen Mann, der irgendwann mal durch die Welt gelaufen ist und den jetzt alle Leute versuchen zu imitieren, sondern selbst, also unsere Vorstellungen von Männern und Frauen sind eben immer schon Zitate. Es gibt keine Wesenhaftigkeit, die also imitiert wird, sondern es sind alles Zitate. Jetzt haben sie eine immanent politische Bedeutung. Das heißt also so viel, als dass ich nicht mit Wörtern einfach nur Dinge beschreibe, sondern damit auch normative Äußerungen vornehme. Das merkt man also, wenn man aus den Rastern fällt. Diese performativen Handlungen sind aber unglaublich fragil und gegen Störquellen anfällig. Deswegen gibt es da die immanente Möglichkeit des Widerspruchs. Und zwar deshalb, weil wir auf der einen Seite das Performative haben, die Sprachhandlung, wir sagen also, das ist ein Mann, und das Referenzielle. Wenn ich das bin, dann sieht darin Butler eine Chance für Widerstand. Dann komme ich jetzt zu den intelligiblen Geschlechtern. Intelligible Geschlechter sind solche, die eine Kohärenz und Kontinuität zwischen genau drei verschiedenen Begriffen aufweisen oder Elementen. Das ist zum einen Gender, die soziale Kategorie, Sex, also das körperliche Geschlecht und das Begehren. Für gewöhnlich ist es dann also so, dass wir sagen, Sex ist eben die festeste Kategorie, mit der kommen wir also auf die Welt. Dementsprechend begehren also Frauen Männer und Männer Frauen, das ist irgendwie so angelegt. Und dementsprechend versuchen wir eben auch unser Gender zu formen. Das kann sich über die Zeit hinweg ändern. Früher hatte man andere Vorstellungen von Gender, aber eben diese Kategorie Sex ist konstant. Jetzt kommt Butler also und liest diese drei Begriffe gegen Strich. Sie sagt nun also, auch Sex ist eine Kategorie von Gender. Und was also bedeutet, dass auch der Körper was ist, was diskursiv geschaffen ist. Für uns ist erstmal jetzt wichtig, dass wir da sehr restriktive Vorstellungen haben, was wir uns als Männer und Frauen vorstellen und wie dieses Korrelat aus Gender, Sex und Begehren zu sein hat. Zudem ist aber das nicht nur unglaublich restriktiv, sondern auch verdammt instabil. Das heißt also so viel, als dass wir das erstmal einüben müssen, dass wir da eine Kohärenz reinbringen. Und dieses Instabile nennt Butler das konstitutive Schwanken. Also Mann oder Frau sein ist damit eine instabile Angelegenheit, die sich bemüht, einem Ideal zu entsprechen. Also diesem Ideal entsprechen, das kennen wir alle, Frauen kaufen sich einen größeren BH, nehmen die Pille in der Hoffnung irgendwie auf weniger Behaarung oder größere Kurven und Männer bemühen sich um einen breiten Gang und ebenso breite Muskeln. Wir nehmen also wir checken dieses Bild von uns jeden Tag neu vor dem Spiegel und nehmen aber eben auch unsere Umwelt als Spiegel und wollen, dass sie uns spiegelt, ja, ich bin Frau, ja, ich bin Mann, und sind vollkommen irritiert oder auch verletzt, wenn jemand sagt, oh, du bist eben zum Beispiel eine männliche Frau. Jetzt komme ich also zum Begriff, der hier auch Namen geben muss für die Veranstaltung, heterosexuelle Matrix. Auch die heterosexuelle Matrix lässt sich als Dreieck lesen. Zum einen besteht sie aus der Zwangsheterosexualität und die erfordert und institutioniert die Binarität der Geschlechter. Binarität der Geschlechter, ne, wir haben also zwei Geschlechter. Und diese wiederum naturalisieren also die Zwangsheterosexualität. Das sind dann also die Märchen vom Schlüssel- und Schlossprinzip oder für die Kinderchen, fürs Volk und so weiter. Ihr kennt das ja alles. Und diese binären Geschlechter sind unmittelbar hierarchisch. Das ist also auch ihre Erklärungsmuster, weshalb wir in einer geschlechterhierarchischen Gesellschaft leben. Ich gehe jetzt auf die materiellen Körper ein, also auf Sex. Materielle Körper ist dabei keine Tautologie, sondern meint den Prozess der Materialisierung. Materialisierung heißt hier, dass das, was wir als Körper verstehen, erst mit der Zeit dazu wird. Und das ist also der streitbarste Punkt oder zumindest der Punkt, wo offensichtlich ganz doll Ideologien angegriffen wurden. Der Clou ist dabei, dass wir also nie auf den Körper Bezug nehmen können, außer mit Sprache. Und diese Sprache ist eben aber immer schon normativ besetzt durch Diskurse. An der Stelle kommt dann immer das Baumbeispiel. Dann wird dann gesagt, na hör mal, auch wenn ich für den Baum kein Wort habe, dann laufe ich gegen den und habe eine ordentliche Beule. So. Ich denke, Butler wäre die Letzte, die das hinterfragen würde. Der Clou ist aber, dass das, was für uns wichtig ist an Sex, also am Körper, ist eben diskursiv geformt und wird erst mit der Zeit dazu. Das heißt also, es gibt keine Trennung von Sex und Gender, sondern auch Sex ist also, wie schon gesagt, eine Kategorie von Gender. Sex ist Diskurs und Norm und regulativ, aber eben nicht beliebig. Häufig eine Kritik an Butler, na hör mal, dann können wir ja jeden Tag unser Geschlecht wechseln, heute mal Mann, heute mal Frau oder wie. Nein, natürlich nicht. Und wer das behauptet, hat sie schlichtweg nicht gelesen, weil es vollkommen klar bei ihr wird, dass diese Begriffe und diese Normen so unglaublich tief in unseren Körper, in unseren Geist und in unsere Seele eingeschrieben sind, dass es ein unglaublich schmerzhafter Prozess ist, da eben auch wieder rauszukommen, wenn man das versucht. Sprache ist demzufolge also nicht Materialität. Ja, der Baum ist da. Aber sie sind immanent miteinander verzahnt. Und wir können also nicht auf den Körper Bezug nehmen ohne Sprache. Also ich werde mir nie einen Schwanz ansehen und sagen, oh mein Gott, was ist denn das für ein materielles Faktum und so. Sondern ich werde damit unmittelbar all die Kategorien verbinden, die ich eben habe und vor allem eine, die für uns besonders wichtig ist, nämlich die der Männlichkeit. Imaginäre Körperumrisse sind also unsere Vorstellung von Körpern. Und die begrenzen, aber ermöglichen eben auch Identitätsprozesse. Das heißt also, dass es durchaus notwendig ist, innerhalb dieser Gesellschaft eben genau ein Geschlecht anzunehmen. Das geschieht zum einen durch die Intelligibilität, das hatten wir schon, ne? Also die Vorstellung von Geschlecht, die Vorstellung von Körpern und zum anderen mit dem konstitutiven Schwanken und auch das hatten wir eben schon. Ne? Diese Bemühung also, diesem Ideal zu entsprechen, aber der Clou daran ist, wir kommen also nie an dieses Ideal ran, eben weil es nicht dieses Original gibt, mit dem wir uns abgleichen können, sonst sind wir eben immer zertarnt. Dann bin ich jetzt schon bei der letzten Folie, beim postsouveränen Subjekt. Mit Butler lässt sich nicht nur die Kategorien von Geschlecht erklären, sondern eben auch viele andere, wie zum Beispiel die von Ethnie oder Klasse, Religionszugehörigkeit, etc. Dabei sagt sie, es gibt kein Subjekt ohne Subjektivationsprozesse. Das heißt also, wir kommen eben nicht als Objekte auf die Welt, sondern wir werden ebenso wie unser Körper erst dazu. Und das ist also auch für besondere Bedeutung hier in Bezug auf die feministische Praxis, weil es in den 80er Jahren einen großen Streit darum gab, weil vor allem eben der Feminismus geprägt war von weißen Mittelstandsfrauen In der Zeit kamen also schwarze Frauen und haben gesagt, hey Leute, wir sind überhaupt nicht vertreten durch euren Feminismus und das, was ihr als Essenz beschreibt, als Wesenhaftigkeit der Frau, das trifft uns in keinster Weise. Das ist also, denke ich, auch immer wichtig zu sagen, also Butler ist hier nicht, die erfindet hier nichts neu, sondern diese Kritik wurde in der Praxis eben bereits und schon längst formuliert. Sie nimmt es auf. Das Subjekt ist also eine sprachliche Kategorie, ein Platzhalter für das Individuum und man wird also mit der Zeit dazu. Es gibt verschiedene Modi der Subjektivationsprozesse und ich möchte hier auf zwei eingehen, die mir besonders wichtig sind. Das eine ist die Anrufung. Anrufung geht hier zurück auf die Theorie von Althusser. Und dieses typische Beispiel, auch recht ausgelutschte Beispiel, was an der Stelle also immer kommt, ist, wir haben eine Straße, einen Platz, da sind ganz viele Leute und da ist ein Bulle und der sagt, hey, sieh da. Und er sagt dieses, hey, sieh da. Und in dem Moment dreht sich eine Person um. Und in diesem Umdrehen liegt also die Anrufung, dass diese Anrufung vom Subjekt erst vorgenommen wird. Also erst, indem ich das auch anerkenne, indem ich mich umdrehe zu dem Bullen, werde ich zu dem, der angerufen ist. Wie schwierig das ist, davon wegzukommen, erleben wir, wenn wir mit Transgender-Personen zu tun haben und super viele Leute, obwohl das Gender so vollkommen klar ist, auf das Sex rekurrieren und dann immer noch sagen, ja sie, obwohl die Person von ihrem Gender her ganz klar männlich ist. Das heißt, sie rekurrieren also, diese Anrufung ist so fest, dass wir da kaum dagegen ankommen. Und diese Anrufung geschieht wiederholt. Wenn wir einem Kind nur einmal sagen würden, du bist ein Mann, wäre es fraglich, ob er oder sie das verstehen würde. Mit der Zeit aber und mit vor allem damit, dass das alle Menschen tun und Kinder eben so oder so anreden, wird es also aufgenommen. Zum anderen die konstitutive Verwerfung. Das geht auf die Theorie der Melancholie von Freud zurück und findet auf zwei Ebenen statt. Dabei ist wichtig, dass wir Identität immer nur bilden können, indem wir zu was anderem Nein sagen. Ich kann also nie sagen, wenn ich sage, ich bin heterosexuell, dann sage ich unmittelbar, ich bin nicht schwul. Und das heißt also, dieses Ich bin nicht schwul, sage ich immer mit. Ich muss also einen Teil negieren und der muss aber auch da bleiben. Der muss da bleiben und den muss ich immer wieder erwähnen, um zu sagen, hey, bin ich nicht. Also wir sehen es bei so prolligen Hip-Hop-Gangs, die die ganze Zeit von Schwulen reden. Man denkt, meine Fresse, die müssen die richtig gern haben. So, oder die müssen denen zumindest verdammt, verdammt wichtig sein. Und die sind denen verdammt wichtig, weil sie genau dadurch sagen können, ich bin männlich, ich bin heterosexuell, ich bin machtvoll. Auf einer gesellschaftlichen Ebene findet der gleiche Prozess statt. Damit sagt Butler also, Identitätskategorien haben immer normativen Charakter. Und das ist also super wichtig, auch hier für unsere Diskussion wahrscheinlich, weil also hier verschiedene Konzepte erstmal anstehen, zumindest mit dem Begriff Patriarchat und heterosexueller Matrix oder heteronormativer Matrix. Das heißt auf der einen Seite, so zumindest war die Verwendung früher, davon wird sich der AFBL versuchen abzugrenzen, dass man hier also eine Essenz gefunden hat, dass man also gesagt hat, naja, wir haben also Frauen, die sind eben da und die haben eine Wesenheit. Und im Gegenzug da hat Butler also diese Theorie stark gemacht, der heterosexuellen Matrix, die klar machen will, Geschlechter sind erstmal konstruiert. Und auf diesem Prozess müssen wir Wert legen, weil wir dadurch eben immer Ausschlüsse produzieren, im Sinne von, das bin ich nicht, oder auch im Sinne ja, von anderen Strukturen, die wir wahrscheinlich, also von Ausschlussmechanismen, wie zum Beispiel eben schwarzen Frauen. Dann, wo jetzt die Begriffe beide eingeführt sind, komme ich dazu, jetzt unser Konzept vorzulegen. Also unser grundsätzliches Interesse daran ist, den Status quo der Geschlechter in dieser Gesellschaft zu fassen. Und wir sind der Meinung, dass es für die Beantwortung dieser Frage einen Begriff braucht, der systematischen Charakter hat. Das heißt, eben den Finger auf das Verhältnis zwischen den Geschlechtern zu legen. Zuerst wollte ich dann noch sagen, dass wir diesen Begriff, also dass damit wir nicht implizieren wollen, dass es in der gesellschaftlichen Wirklichkeit es so wäre, dass das Geschlechterverhältnis sich von anderen Herrschaftsverhältnissen trennen ließe, die insgesamt eben die Ordnung der gegenwärtigen Gesellschaft herstellen und aufrechterhalten. Aber es geht uns um die Möglichkeit der Fokussierung auf diejenigen Strukturen und Funktionsmechanismen, die sich eben um die Kategorie Geschlecht drehen. Wir haben nun auch viel über Patriarchat und heteronormative Matrix diskutiert. Und wir haben uns entschieden für den Begriff des strukturellen Patriarchats, der uns sehr brauchbar erscheint. Und dafür wird es eben einerseits nötig sein, ihn von der klassischen Verwendungsweise des Patriarchats, also des Begriffes Patriarchats, abzugrenzen und auch von der heteronormativen Matrix. Andererseits will ich aber auch zeigen, in welchen Stellen sie sich vielleicht dann doch decken und ja, welche Prozesse und Phänomene wir versuchen aufzunehmen. Zunächst aber einiges dazu, wie wir das gegenwärtige Geschlechterverhältnis einschätzen. Also in der uns umgebenden Gesellschaft besitzen Frauen eine Rechtssubjektivität. Das heißt, per Grundgesetz dürfen Frauen und Männer nicht anders behandelt werden. Diskriminierung aufgrund der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht ist unerwünscht und in der Formulierung von Gesetzen werden Frauen und Männer grundsätzlich gleich behandelt. Frauen haben sowohl Zugang zur Bildung als auch zur Produktionssphäre, das heißt diskriminierende Gesetze, die die Berufstätigkeit von Ehefrauen von der Zustimmung der Ehemänner abhängig machten, sind abgeschafft. Das ist ja auch ein Erfolg der zweiten Frauenbewegung, wie ich vorhin ja auch schon andeutete in dem Patriarchats, also diesem Abriss, dass das eben so ein zentraler Punkt auch war. Andererseits ist diese rein formale Betrachtung viel zu kurzgreifend, denn wenn man sich die Empirie anschaut, sieht man ziemlich schnell, wenn man denn hinschaut, dass es eine klare Asymmetrie zwischen den Geschlechtern gibt, die eine Hierarchie ist, zu Ungunsten von Frauen und den ihnen zugeschriebenen Attributen. Sie wird in praktisch allen Bereichen sichtbar, also sowohl in denen, die öffentliche Sphäre genannt wird, als auch denen, die Privatsphäre genannt wird. Und allein schon diese Trennung ist mit klaren Zuschreibungen an die Geschlechter belegt. Der öffentliche Bereich, also die Produktionssphäre, ist traditionell Männern zugeordnet, der private Bereich als Reproduktionssphäre Frauen. Also Reproduktionssphäre ist der Teil des Lebens, in dem man auftankt, die Arbeitskraft wiederherstellt, aber auch das Aufziehen von Kindern, Haushaltsarbeit und Ähnliches. Die Festlegung der Geschlechter auf diese beiden Bereiche hat eine lange Geschichte und obwohl sich Verschiebungen und Flexibilisierungen konstatieren lassen, halten wir es für falsch, diese Trennung für beendet zu erklären. Und dafür gibt es zweierlei Gründe, denn erstens ist unverkennbar, dass der Großteil der Reproduktionsarbeit immer noch von Frauen erledigt wird, also in Familien und Beziehungen vor allem. Und zweitens zeigt sich auch in der Produktionssphäre eine deutliche geschlechtliche Aufteilung. Also überspitzt gesagt ist das, Männer werden Oberärzte, Frauen Krankenschwestern, Männer Professoren, Frauen Sekretärinnen und Ähnliches. Damit ist noch ein weiteres Problem der Hierarchisierung angesprochen, denn es geht nicht nur darum, dass Frauen andere Arbeiten machen, die in der Regel schlechter bezahlt sind, sondern auch um damit verbundene Zuschreibungen. Also typische Frauenberufe haben geringeres gesellschaftliches Prestige, was auch mit der geringeren Bezahlung zusammenhängt, und sind solche, denen als weiblich angesehene Eigenschaften entgegenkommen. Fürsorglichkeit, Emotionalität, Einfühlungsvermögen und vermittelndes, harmonisierendes Auftreten. Durchsetzungsvermögen, dominantes oder aggressives Verhalten, Machtstreben und Ähnliches wird Männern zugeschrieben. Und sofern ein solches Verhalten bei Frauen auftritt, löst es zumindest Irritationen aus und hat nicht selten soziale Sanktionen zur Folge. Und nicht zu vergessen sind auch die offensichtlichsten Formen von ungleichen Machtverhältnissen. Also Frauen sind von sexueller und sexualisierter Gewalt in viel höherem Maße betroffen als Männer. Wir meinen nun, dass mit dem Begriff strukturelles Patriarchat diese bestehende Geschlechterhierarchie, die gegenwärtige Gesellschaft konstituiert, das heißt alle Lebensbereiche durchdringt und in allen eine Ordnungskategorie ist, besser modernt werden kann als mit heteronormativer Matrix. Wir lesen den Matrix-Begriff in engem Zusammenhang mit dem Machtbegriff, den Butler von Foucault übernimmt. Wir halten den für relativ unklar, da mit ihm versucht werden soll, verschiedene Herrschaftsformen in ihren Überschneidungen zu fassen. Damit wird die gesellschaftliche Ebene halt völlig anders gefasst und ihre Beschreibung auf gewisse Weise diffus. Eben, das ist halt für uns der Begriff am Patriarchat festzuhalten. Wir sind uns der Geschichte dieses Begriffes bewusst und sehen deutlich, welche problematischen Konzepte und Aufladungen er im Laufe der Zeit angesammelt hat. Und deswegen wollen wir jetzt erstmal, oder will ich im Folgenden, erstmal eine Kritik an den bisherigen inhaltlichen Füllungen leisten um klarer zu konturieren, was wir mit dem strukturellen Patriarchat eigentlich fassen wollen und was nicht. Also denjenigen, denen Patriarchat sagen, wird vorgeworfen, dass sie damit eine Naturalisierung und Essentialisierung der Geschlechter vornehmen. Das heißt, dass sie gesellschaftliche Verhältnisse nicht mehr als soziale Praxis darstellen, sondern als universale, überzeitliche und überkulturelle Unterdrückung von Frauen durch Männer. In der Tat gab es feministische Konzepte, in denen versucht wurden, die Frauen und die Männer als homogene Gruppen zu konstruieren. Damit einhergeht oft die Vorstellung, dass Frauen per se, also unabhängig von historischen oder individuellen Unterschieden, immer und nur Opfer in der Gesellschaft sind. Diese Vorstellung ist auch mehr oder weniger explizit verbunden mit der Vorstellung Frau gleich gut, Mann gleich böse. Diese dichotomen Gegenüberstellungen sind aus unterschiedlichen Gründen abzulehnen. Also zum einen sind die Lebensumstände und Positionen in Macht- und Geschlechterverhältnissen viel zu vielfältig und heterogen, als dass die beiden Ausdrücke als universale und globale, also die beiden Ausdrücke Mann und Frau, als universale und globale Kategorie irgendetwas Richtiges treffen könnte und irgendeine Zusammenfassung erlauben würden. Außerdem ist die Unterdrückung von Frauen und die Herrschaft von Männern nicht absolut. Also wir reden nicht umsonst nicht von Frauenunterdrückung, sondern von Geschlechterverhältnissen. Die Verantwortlichkeit für die miserablen gegenwärtigen Zustände werden mit diesen Vorstellungen, also Mann gleich Täter und böse und Frau gleich Opfer und gut, mit diesen Vorstellungen wird eben die miserable gegenwärtige Lage einschließlich den Männern zur Last gelegt und damit die Mitwirkung beider Geschlechter an den Geschlechterbildern und Verhältnissen verschleiert. Mit der Zuweisung Frau gleich Opfer, Mann gleich Täter wird also nicht nur eine falsche Analyse geliefert, sondern es wird zugleich auch eine erneute Zuschreibung unternommen, denn die Frauen werden in der passiven Rolle festgeschrieben. Frauen nur als Opfer zu denken, wird erstens der gesellschaftlichen Realität nicht gerecht und die Konstruktion einer homogenen Gruppe legt zweitens wirklich die Frage nahe, was denn die Frau eigentlich sei. Infolge des durchaus nicht komplett negierbaren Vorwurfs, Frauen seien in Geschichte und Wissenschaft unterrepräsentiert und immer unterrepräsentiert gewesen und ihre Leistungen und Beiträge verschwiegen worden, haben eben viele Feministinnen aus der zweiten Frauenbewegung so eine Art Archäologie betrieben, um Frauen in der Geschichte der Menschheit wieder sichtbar zu machen. Das führte aber oft dazu, dass sie halt eben bei der Frage landeten nach dem genuin Weiblichen und damit bei Versuchen, ein Wesen der Frau oder des Weiblichen zu finden, ohne zu reflektieren, dass sie damit auch wieder Konstruktionen aufbauen, etablieren und stärken. Allzu oft blieben diese Konzepte eben auch der Biologie verhaftet, wir haben es gerade bei Biene auch schon gehört, die anhand von Geschlechtsorganen versuchten, Männer und Frauen zu trennen. Wie bei Biene auch schon sich andeutete, setzten an diesem Punkt eben poststrukturalistische Ansätze an, die den sogenannten Identitätsfeminismus angriffen. Und das eben in berühmtester Form tat das Judith Butler. Diese Ansätze formulieren mit ihrer neuen Antwort darauf, was denn Frauen und Männer seien, äußerst berechtigte Kritik. Das simple Weltbild, alle Frauen gegen alle Männer, ist viel zu einfach und es verlässt eben nicht die Ebene der inadäquaten Zuschreibungen und Konstruktionen und schreibt die Binarität der Geschlechter fest und fort. Wir sehen durchaus, wir finden auch, dass da ein großes Potenzial dieser poststrukturalistischen Kritiken liegt, wie Butler sie betreibt, und halten das auch für eine sehr große Bereicherung für die feministische Theorie. Also ihr Blick richtet sich halt darauf, wie Subjekte überhaupt zustande kommen und wie sie eine Geschlechtlichkeit und eine geschlechtliche Identität ausprägen und aufrechterhalten. Also diese Konstituierung von Subjekten ist eben sowohl eine Frage des Selbstentwurfs als auch eine der Erfassung des Gegenübers und geschieht immer unter dem Zwang des zweigeschlechtlichen Systems, also in den sich ausschließenden Kategorien Frau oder Mann, weiblich oder männlich. Geschlechtlichkeit ist also eben nicht was, was Individuen einmal haben und dann kann man sie schön in eine der passenden Schubladen packen, sondern es ist ein ständiger Prozess der Produktion und Reproduktion, der äußerst komplex und von Brüchen gekennzeichnet ist. Das heißt auch eben, nicht alle Männer versammeln nur männliche Attribute und nicht alle Frauen nur weibliche. Es gibt da eben so querlaufende Prozesse auch. Die Rede von der heteronormativen Matrix, die die Gesamtheit dieser Prozesse zu umfassen sucht und sie mithilfe von Diskursen erklärt, bietet also die Chance, die Konstruiertheit von allem, was als Frau und Mann, weiblich und männlich gilt, aufzudecken und besprechbar zu machen. Allerdings finden wir auch, sind mit diesem Konzept einige Probleme verbunden, die ich nun im Folgenden noch sagen möchte. Erstens, dass das nicht unmittelbar zugänglich ist für alle Leute, die Judith Butler versuchen zu lesen. Es wird vielleicht nicht allen so gehen, dass sie danach alles wissen, was sie da so sagt. Wir haben aber auch noch natürlich eine andere Kritik und den Begriff der Matrix, den wir insofern für problematisch halten, dass er so viele Interdependenzen, also Abhängigkeiten und Machtverhältnisse zu fassen versucht, dass der Bezug auf das Geschlechterverhältnis auch nicht mehr direkt deutlich wird. Also, und der Zusatz heteronormativ da auch nicht unbedingt erhellend ist. Ein weiteres, und das habe ich ja auch schon erwähnt, Problem ist dieser Bezug auf den Machtbegriff, der auch durch diesen Versuch, so viel darunter zu fassen, an Schärfe verliert und relativ vage bleibt. Als dritten Kritikpunkt führen wir noch an, dass mit der Verschiebung von der Frage, was ist, zu wie wird es, die Judith Butler betreibt, die Hierarchie der Geschlechter nicht deutlich wird. Also Butler unternimmt ja so eine relationale Bestimmung des Geschlechts, also wie die binären Geschlechter in Abhängigkeit voneinander vorgestellt und gebildet werden. Damit verschiebt sich der Fokus von der Geschlechterungerechtigkeit, also im Sinne einer starken Abwertung des einen, also weiblichen Geschlechts, auf die Heteronormativität. Mit der Auflösung des klassischen Individuums, wie Butler sie betreibt, und seine Zerlegung in Prozesse, wird auch die Gegenüberstellung von Einzelnen und Gesellschaft verunmöglicht. Also kurz gesagt, bei Butler gibt es keine Gesellschaft, die der oder dem Einzelnen äußerlich ist. Also der Diskurs ist sowohl das Innen wie das Außen der Subjekte. Und so kann leicht aus dem Blick geraten, dass die permanenten Selbst- und Fremdkonstruktionen bedeutende diskriminierende hierarchische Auswirkungen auf der Makroebene, also im sozialen Zusammenleben, besitzen. Diese Kritik hat uns dann wieder zurückgeführt zu dem Begriff des Patriarchats, aber eben mit dem Zusatz strukturell. Also mit dieser Bildung soll eben den verschiedenen Kritiken sowohl am Patriarchatsbegriff als auch an dem heteronormativen Matrix Rechnung getragen werden. Klar ist wohl allen hoffentlich, also das Patriarchat ist nicht vom Himmel gefallen und so wenig sind es die Geschlechter. Und beide müssen als historische Phänomene begriffen und beschrieben werden, also im Bewusstsein der Veränderungen und der spezifischen Differenzen zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten. Es gibt weder ein genuin weibliches, noch von der Natur zugewiesene Position in der Gesellschaft, was auch seit dem 19. Jahrhundert schon klar sein sollte. Aber dies alles sind Diskurse, die Realität oder Wirklichkeit erst schaffen, wo sie behaupten, von ihr als Voraussetzung auszugehen. Nun ist es aber möglich, diese Wirklichkeit eben auf verschiedenen Ebenen zu analysieren. Also eben das so geworden sein, wie Butler es tut, oder das, was hier und heute vorhanden ist. Wir sehen auch durchaus das Problem in der feministischen Theoriebildung und Politik, dass man sich da immer in so einem Spannungsfeld begibt. Also der Bezug auf die Kategorie Frau läuft stets Gefahr, eine kollektive Identität zu suggerieren, die Differenzen einebnet und damit eben zu einer Verfestigung des binären Geschlechterverhältnisses beiträgt. Wo doch eigentlich der Anspruch feministischer Theorie ist, diese Konstruiertheit zu erkennen, zu analysieren und vor allem auch zu durchbrechen. Wenn hier also die Rede von Frauen und Männern ist, wird keine Aussage darüber getroffen, ob und wenn welche Substanz sie haben oder sie unterscheidet. Aber es soll betont werden, wir leben in einer Wirklichkeit, in der es eben die Forderung nach einer relativ einheitlichen und relativ eindeutigen Geschlechtsidentität, also dem Gender, gibt, die im besten Fall mit dem Sex übereinstimmen soll, also dem, was nur biologisch als männlich oder weiblich gilt. Diese Konstruktionen werden diskursiv hergestellt und die Zuschreibungen, die sich allgemein verbreitet an Gender und Sex knüpfen, sind auch binär nach Mann oder Frau unterschieden. Also da schließen wir uns durchaus Butlers Analyse an. Darüber hinaus ist aber die Zuweisung eines Geschlechts mit der Zuweisung einer gesellschaftlichen Position verbunden, die dichotom strukturiert sind und eine Hierarchie zwischen den Geschlechtern impliziert. Also das wollen wir mit strukturellem Patriarchat sagen. Geschlecht wird konstruiert in gesellschaftlichen Vermittlungsprozessen durch Handlungen, Denkmuster und Diskurse und sie sind zu Strukturen verfestigt, die Wirkmächtigkeit für die Einzelnen besitzen und auf das Handeln, Denken und Sprechen eben dieser Einzelnen zurückwirken. Diese Strukturen lassen keine klare Trennung von direkter und abstrakter Herrschaft zu, denn sie bedingen einander. Einerseits gäbe es ohne die Menschen, die die Strukturen verkörpern und tragen, die Strukturen nicht. Andererseits zeigen die Strukturen eine Zählebigkeit über das Leben der einzelnen Menschen hinaus. Zu betonen ist auch, dass alle Menschen nicht nur Ergebnis, sondern auch Produzierende von Geschlecht sind. Der Begriff Patriarchat geht nicht unbedingt mit einer Essentialisierung und Naturalisierung der Geschlechterverhältnisse einher, behaupten wir, und hat nicht notwendig zur Folge, Männer als Täter und Frauen als Opfer zu brandmarken. Allerdings birgt nach unserer Auffassung Butlers Versuch, Machtverhältnisse zu entpersonalisieren und damit gesellschaftliche Zwänge vom Außen des Individuums in sein Inneres zu verlagern, die Gefahr der Entpolitisierung und Individualisierung von Geschlecht. Also eine abweichende Geschlechterperformance oder Genderperformance darf eben nicht verwechselt werden mit der Brechung der Zwangsbinarität und schon gar nicht, wenn das irgendwie in gesellschaftlich marginalen Szenen passiert und auch darauf beschränkt bleibt. Die Auswirkungen der Geschlechter, ich komme jetzt zum Schluss, die Auswirkungen der Geschlechterhierarchie, die von der zweiten Frauenbewegung als Politikum in den Begriff Patriarchat gefasst werden sollten, sind noch immer alltägliche Realität, die es zu bekämpfen gilt. Und mit dem Begriff strukturelles Patriarchat bleibt der Gedanke an politische Handlungsfähigkeit auf systematischer Ebene und die Möglichkeit der Analyse dieses höchst relevanten gesellschaftlichen Bereichs bewahrt. Das ist unser Statement und unsere Verteidigung des Patriarchatsbegriffs in der Erweiterung zum strukturellen Patriarchat. Ich werde nun also versuchen aufzuzeigen, welche Probleme mit dem Patriarchatsbegriff dennoch, auch mit den Modifizierungsversuchen des HFBL, Schwierigkeiten und Schwächen in sich birgt. Und ich werde versuchen, ebenso den Begriff der heteronormativen Matrix stark zu machen. Dabei werde ich auf zwei verschiedene Ebenen eingehen. Zum einen auf einer analytisch-begriffstheoretischen Ebene schauen, inwiefern der Patriarchatsbegriff nicht die Möglichkeit hat oder zumindest Schwierigkeiten damit hat, die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir gerade leben, zu fassen. Und zum anderen möchte ich auf dieser Ebene eben auch schauen, wie der Begriff der heteronormativen Matrix, dem es vielleicht besser gelingt. Das gleiche Prinzip wird sich dann auch auf der politisch-praktischen Ebene zeigen, so hoffe ich. Also wie der Patriarchatsbegriff auch in der Praxis tatsächlich vielleicht auch Gefahren in sich birgt und der heteronormativen Matrix Vorzüge hat und wirkungsmächtig ist. Was sind also die Schwächen des Patriarchatsbegriffs als Analysekategorie? Wir haben schon gehört, der Patriarchatsbegriff setzt Frauen und Männer als gegeben voraus. Der AFBL versucht, wie wir also gehört haben, diesen Begriff irgendwie zu retten, indem er also sagt, ja, es ist strukturell, das heißt also weder Biologie noch Essenz bestimmen die Geschlechter, sondern es ist vielmehr ein soziales Konstrukt. Die Gefahr, die ich Sani schon erwähnt habe, ist dabei eben, wie Butler auch formuliert, dass Zuschreibungen eben auch wiederholen und dadurch Geschlechterverhältnisse manifestieren können. Ein Beispiel dafür haben wir ganz häufig in so feministischen Diskussionen, da wird dann gesagt, ja, naja, Geschlecht, klar, alles konstruiert und so, und trotzdem wird aber immer, also wird es in der Sprache nicht kenntlich gemacht. Es wird also trotzdem weiterhin ganz klar von Männern und Frauen geredet, weil mit dem Argument eben, es ist halt real, wir empfinden es halt als real und deswegen sagen wir eben auch, das ist halt real. Das politische Begehren, was dahinter steckt, ist natürlich vollkommen gerechtfertigt. Also sich gegen diese Verhältnisse zu Wehr zu setzen, die ganz klar hierarchisch strukturiert sind, macht Sinn. Wenn sich das aber nicht eindeutig in der Sprache niederschlägt, dann wird es sich erst recht nicht im Handeln zeigen. Der AFBL argumentiert also so, dass sie sagt, naja, solange diese Kategorien noch wirkungsmächtig sind, sollten wir sie also doch behalten. Und natürlich sind sie wirkungsmächtig, keine Frage. Aber sie bergen eben diese Gefahr, dass man damit die Verhältnisse mit der Intention, sie zu kritisieren, dann doch eben stabilisiert. Eine weitere Schwierigkeit ist eben, dass der Patriarchatsbegriff alle anderen Geschlechter, die nicht in die binäre Zwangsordnung passen, schlichtweg ausschließt. Textformatfehler sagen die dann, um dem vorzubeugen, naja, es sind eben nicht nur Frauen, die unter dem Patriarchat leiden. Damit werden aber eben andere Geschlechter lediglich unter dem Begriff der Frau subsumiert oder eben als bloßes Anhängsel dargestellt, mal erwähnt oder vielleicht auch nicht und mit der Zeit dann doch wieder vergessen. Dass es sich dabei um scheinbare Minderheiten handelt, kann für eine kritische, emanzipatorische, vielleicht auch radikale Gesellschaftskritik nicht als Argument gelten, weil sie immer von den Rändern dieser Gesellschaft ausdenkt und spricht. Dritte Schwierigkeit am Patriarchatsbegriff ist, dass er eben von eindeutigen Herrschaftsverhältnissen ausgeht. Der AFBL versucht dem beizukommen in seinem Text, indem er sagt, naja, Frauen arbeiten eben auch selber an ihrer Unterdrückung mit, es sind also nicht nur Opfer. Damit werden aber zwei wichtige Problemfelder, die sich um den Begriff der Macht ranken, irgendwie außer Acht gelassen oder doch zumindest eben nicht so genau erfasst. Der eine Bezug dazu ist also, oder die eine Frage, die sich stellt, ist, dass ob unsere Gesellschaft, in der wir leben, klar durch Herrschaft strukturiert ist oder ob nicht viel mehr durch Macht. Kurz mal zur Klärung der beiden Begriffe, um damit Sunnys Hoffnung zu entsprechen. Herrschaft, verstanden hier also nach Max Weber, als die Chance für einen Befehl bei angebaren Personen gehorsam zu finden. Machtbeziehungen dagegen, nach Foucault, geht eben nicht von Unterdrückern und Unterdrückten aus, von einem klaren hierarchischen Verhältnis, sondern Macht befindet sich eben überall und wirkt durchaus subtil und geht eben nicht von einer Richtung nach unten in die andere. Ich finde diesen Begriff unglaublich wichtig. Also wir können als Beispiel einfach uns nehmen. Wir sitzen hier vorne, sonst sitzen total selten Frauen vorne und das liegt nicht daran, dass sie Redeverbot haben, wie das vielleicht noch vor einigen Jahrhunderten so war oder Jahrzehnten vielmehr, sondern eben, das lässt sich nicht erklären durch Herrschaft, sondern das lässt sich erklären durch Macht. Damit möchte ich allerdings nicht sagen, dass es nicht auch Herrschaft innerhalb dieser Gesellschaft gibt. Ein zweites Problem mit der Macht, das sich mit dem Patriarchatsbegriff nicht lösen lässt und ich denke auch nicht mit dem Prädikat hinzugefügt strukturell, ist, dass Macht eben auch produktiv ist. Also Macht schränkt Subjekte nicht nur ein, wie wir gesehen haben, sondern Macht konstituiert auch Subjekte. Ein Beispiel dafür ist eben, ich hatte so einen Vortrag schon mal gehalten und da war eine Studentin, die meinte, hey, ich kann meinen Reifen selber wechseln, aber ich möchte das nicht, wenn der Mann dabei ist. Ich will, dass der Mann das tut. Wenn Frauen dabei sind, mache ich selber, aber sonst sollte der Typ das machen. Und damit wird also klar, dass für ihr Frausein diese Hilflosigkeit ganz klar dazugehört. Und auch wenn sie die gar nicht hat, dann wird sie die spielen, weil das macht sie eben zur Frau nach ihrer Auffassung. Das heißt also, Macht macht deutlich, dass hier also Geschlechter erst konstruiert werden. Für so eine komplexe Realität brauchen wir einen Begriff, der diese Komplexität fasst. Und ich denke, dass wir den eben in der heteronormativen Matrix finden. Wer hätte es gedacht? Deswegen werde ich jetzt auf diese Stärken des Begriffs der heteronormativen Matrix als Analysekategorie eingehen. Wir haben gesehen, ein wichtiger Vorteil, dass damit drei wichtige Phänomene des Geschlechterverhältnisses gefasst werden, nämlich Geschlechterbinarität, Heteronormativität, aber eben auch Geschlechterhierarchie. Die Gegenüberstellung von heteronormativer Matrix und Patriarchat ist insofern ein bisschen schräg, weil die Kritik, die der Patriarchatsbegriff formulieren möchte, im Grunde schon eigentlich in der heteronormativen Matrix enthalten ist. Also so wie der Überbegriff Besteck eben Löffel, Messer und Gabel beinhaltet, so beinhaltet eben auch das Begriffsbesteck der heteronormativen Matrix den Patriarchatslöffel zu bereits, ohne damit die Schwierigkeiten, wie unter anderem das Vergessen von Gabel und Messer, Gefahr zu laufen, das zu tun. Ein weiterer Punkt ist, dass die Konstruktion der Geschlechter ein konstitutives Merkmal der heteronormativen Matrix ist. Hier muss man also nicht ein Zusatzwort von strukturell hinzufügen, um klarzumachen, dass Geschlechter konstruiert sind. Es wird also nicht davon ausgegangen, es gibt zwei Geschlechter, dann kommt irgendwann Hierarchie dazu, sondern vielmehr ist in Kategorien Männer und Frauen die Hierarchie schon inhärent. Deshalb finde ich den Begriff der heteronormativen Matrix nicht nur präziser, sondern auch radikaler. Ein weiterer Punkt ist, dass heteronormative Matrix alle Geschlechter mit einschließt und damit nicht nur nebenbei als Anhängsel erwähnt, sondern vielmehr als wesentlicher und integraler Bestandteil dieser Theorie fungiert. Das heißt also für diese anderen Geschlechter, aber eben auch dank ihnen, kann die heteronormative Matrix bzw. das Konzept, was halt dahinter steckt, die Gesellschaft kritisieren, und zwar in zwei Bezügen. Zum einen kann sie ihre scheinbare Naturhaftigkeit darstellen. Weil sobald es Leute gibt, die aus dieser Naturhaftigkeit, die wir konstruieren, rausfallen, können wir sagen, hey, ist das nicht zwangsläufig so? Und zum anderen kann sie dieser Gesellschaft ihre gewalttätige Realität und Seite zeigen, indem sie halt sagt, indem da deutlich wird, wie restriktiv wie diese Gesellschaft funktioniert und wie vor allem eben auch, also jeder, der das mal probiert hat, sich anders zu verhalten, da ganz schnell in Diskriminierung bis zu Gewalttaten und bis zum Tod auch unterliegt, wo Leute umgebracht werden, und zwar nur aufgrund dessen, weil ihr Gang wackelig ist und eben nicht straight on. Ich komme jetzt also, nachdem ich versucht habe zu zeigen, weshalb ich diesen Begriff der heteronormativen Matrix als Analysekategorie sinnvoll finde, auf die praktische und politische Ebene. Und auch da wirkt dieser Begriff des Patriarchats gefahren. Der Patriarchatsbegriff, das hat er mit einigen anderen Begriffen auch gemein, ist nur nicht nur deskriptiv, er versucht also nicht nur Gesellschaft zu beschreiben, sondern er ist eben auch normativ. Das heißt, er zielt implizit auf die Abschaffung der Verhältnisse, die er beschreibt. Frage also, was für eine Gesellschaft hätten wir, wenn das Patriarchat abgeschafft wäre? Wir hätten Gleichberechtigung. Und Gleichberechtigung ist schon verdammt viel. Also in Zeiten, wo Frauen immer nur noch 77% des Gehalts bei gleicher Arbeit wie Typen verdienen, macht es absolut Sinn, sich dagegen zu Wehr zu setzen, keine Frage. Aber so wie gleicher Lohn den Kapitalismus noch nicht abschafft, so schafft der Begriff des Patriarchats nicht die Kritik an die Binarität zu formulieren, beziehungsweise diese eben, also sich zum Ziel zu setzen, diese Binarität aufzulösen und damit eben nicht die Hierarchie aufzulösen, die diesen Begriffen inhärent ist von Mann und Frau. Außerdem geht er eben nicht auf diese subtilen Machtmechanismen ein, wie Reifen reparieren, wie Podiumssitzen. Zudem grenzt, also was ich schon auf der analytischen Ebene gesagt habe, dass der Patriarchatsbegriff andere Geschlechter ausgrenzt, das hat ganz konkrete Folgen in der Praxis. Also hier sei nur erinnert an Leslie Feinberg, der als Transgender-Person weder in der schwulen Szene Akzeptanz fand, weil kein richtiger Mann, und ebenso wenig in der feministischen, weil Mann. Und erst durch die Queer-Bewegung, die dank solchen Leuten auch entstanden ist, haben diese Menschen also Achtung und Sprachrohr bekommen. Hier finde ich Binia Adamczaks Gedanken ganz wertvoll, dass der Ausschluss und der Verrat, der an den Kommunistinnen durch den Kommunismus verübt wurde, sehr viel schwerer wiegt, als wenn er von antikommunistischer Seite erfolgt. Und ich finde, dass sich das im Grunde auch ein Stück weit auf den Feminismus beziehen lässt, ohne hier historische Parallelen aufmachen zu wollen, dass also, wenn dieser Ausschluss von feministischer Seite passiert an diesen anderen Geschlechtern, halte ich das für einen schwerwiegenderen, es ist sehr pathetisch, Verrat zu sagen, aber für ein sehr problematischeres Verhalten, als wenn es von der Gesellschaft ausgeht, von der wir es ja gewohnt sind. Natürlich nimmt der AFBL so eine Position nicht ein, ganz klar, und möchte Frauen natürlich nicht gegen andere Geschlechter ausspielen, das ist vollkommen klar. Aber wer, wenn nicht Menschen, die eher so, oder politische Gruppen, die Butler affirmativ rezipieren und die also eigentlich auch in ihren Taten das deutlich machen, sollte nicht auch in der Sprache da eindeutig Position beziehen. Ist das jetzt mein Versuch, euch zu überzeugen? Noch nicht so ganz? Na gut. Also ich versuche es jetzt nochmal mit meinem dritten Punkt, nämlich mit den Vorzügen der heteronormativen Matrix. In der Praxis. Der Vorwurf, der diesem Begriff häufig entgegengebracht wird, ist, dass er akademisch und unzugänglich sei. Haben wir ja auch schon gehört. Also in der Uni kann man damit punkten, wenn man mal von heteronormativen Matrix spricht, ganz besonders in Gender-Seminaren. Aber wenn man der Mama mal ihre Strukturen vorzeigen will, ihre heteronormativen, dann wird man wohl kläglich scheitern. Diesen Vorwurf oder diese Schwäche hat der Begriff der heteronormativen Matrix im Grunde mit jeder radikalen Gesellschaftskritik gemein. Die stellt nämlich die Grundlagen unserer Existenz in Frage und erscheint uns dann erstmal als Riesentheoriemonster und als fremd und unzugänglich und schwer verständlich. Also wer würde denn auch sonst Adorno und Marx eben als intuitiv, leicht, zugänglich beschreiben wollen? Könnt ihr euch jetzt melden? Okay. Intelligibilität also ist das, was unsere Vorstellung einschränkt und was so scheint, als wenn die Verhältnisse eben naturwüchsig seien und damit nicht ihre historische Gewordenheit klar wird. Also es erscheint uns realitätsfern, wenn wir uns vorstellen, dass wir ein Gender nicht oder auch einen Sex nicht vom ersten bis zum letzten Atemzug irgendwie tragen müssen. Aber genau diese Realitätsferne ist das radikale Element solcher Theorien. Das gilt für den Kommunismus ebenso wie eine Welt, die ebenso viele Geschlechter wie Menschen auf sich trägt oder wäre. Zum anderen ist Butlers Theorie aus einem praktischen Bedürfnis, aus einer ganz konkreten Diskriminierung im Alltag entstanden. Also Butler sagt hierzu immer so, hat sich so eingebürgert, dass eben Gender Trouble in einer schwulen Bar geschrieben wurde. So. Also aus einem ganz konkreten Bedürfnis heraus und aus einer ganz konkreten Bewegung heraus. Dass es in Deutschland nur in der Uni rezeptiert wird, ist ein spezifisches Phänomen und auf gar keinen Fall dieser Bewegung als solche anzulassen. In den USA ist es gar nicht so. Da ist es eine sehr stark aktionistische Bewegung. Die Stärke der Queer-Bewegung liegt also durchaus in der Praxis und lässt sich nicht nur einfach auf Queer-Partys und Lady-Feste reduzieren, sondern hat ganz viel mit Bündnispolitik zu tun und damit eben auch und mit Feminismus natürlich. Also in den Begriff Queer ist Antisexismus, Feminismus und eben Kritik an hierarchischen Verhältnissen durchaus implizit und findet sich in der Praxis, aber auch in der Theorie wieder. Die wertvolle Kritik, die im Patriarchatsbegriff enthalten ist, wird also demzufolge von der Queer-Bewegung nicht schlichtweg aufgehoben und vergessen, sondern eben aufbewahrt und unter anderen Vorzeichen weiterverwendet. Die theoretischen und praktischen Veränderungen, die also in den letzten 20 Jahren durch Butler oder auch durch die Queer-Bewegung entstanden sind, müssen sich in der Begriffswahl deutlich machen. Und ich denke eben, dass es vor allem mit dem Begriff der heteronormativen Matrix besser gelingt, als mit dem Prädikat strukturell, mit dem Wissen darum, dass Ziel sein muss, diese hierarchischen Geschlechterverhältnisse aufzulösen. Das war also unser leicht gekürzter Mitschnitt aus dem Coney Island. Und leider konnten wir aus Zeitgründen die Diskussion nicht mehr mitsenden, aber wir hoffen, dass wir einen Anlass gegeben haben, dass die Debatte weitergeführt wird. Die nächste Sendung von Radio Island könnt ihr am 2. August wieder um 18 Uhr auf Radio Blau hören. Bis dahin.